Dialoge Seite 170. Ich werde den Grundsatz verfolgen, dass meine Entscheidungen in allen Fällen unwiderruflich sein werden, unbekümmert um alles Murren. Ein Herrscher, der so handelt, wird stets Achtung vor seinem Willen einflößen. 14. Dialog, Seite 173, Machiavell. Nun will ich noch über den Kassationshof sprechen. Der Kassationshof ist mehr als ein gewöhnliches Gericht. Er ist gewissermaßen die vierte Gewalt im Staate, weil er berufen ist, den Sinn des Gesetzes in letzter Instanz festzustellen. Ein solcher Gerichtshof, der von der Regierung vollständig unabhängig wäre, könnte Kraft seiner souveränen und fast unumschränkten Verfügungsgewalt die Regierung, sobald er will, stürzen. Anmerkung Fleischhauer: Joly erörtert nun, wie er aus dem Kassationshof ein gefügiges Werkzeug machen wird. Weiter im Text.